Hallo Leute, wir sind endlich wieder da. Direkt aus der Universitätsstadt Würzburg in Bayern wird es gepodcast mit Paul Alvarez Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando en podcasteando.tk. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. So, ich habe diese Woche einen total merkwürdigen E-Mail bekommen. Richtig komisch. Ich habe absolut nichts verstanden. Aber eventuell hat sich ergeben, dass es um eine ein anderes Podcast geht. Was für ein Artikel hat Podcast? Der oder das? Also es ist ein anderes Podcast. Es wird in Spanien, ne Quatsch, auf Spanisch von einem Spanier gemacht. Aber der Typ, der lässt sich Pink Panther nennen, der wohnt in China, okay? Und er hat eigentlich verschiedene Podcasts und er hatte letzte Woche oder nee, im Dezember angefangen mit einem Podcast, der ist ziemlich ähnlich wie unseren, also wie Podcastando wird gepodcast, nur mit spanischen Künstlern und Gruppen. Ja, so, der war total begeistert, dass es diese Podcasts gibt, weil er hat es genau deswegen gemacht, weil es sonst keine gab. Also er hatte uns noch nicht gefunden. Und der ist richtig, richtig genial. Er hat einen Podcast über China auf Spanisch für alle Spanier, die daran interessiert sein könnten. Und der hat sogar jetzt eine neue Folge von seinem Podcast, dieser Musikpodcast, der am 6.1. rausgekommen ist. Und wir haben uns entschieden, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Warum? Naja, Spanien und Südamerika sind eng verwandt. Unsere Kultur ist ziemlich ähnlich, unsere Musik ist ziemlich ähnlich. Unsere Traditionen sind gar nicht so unterschiedlich, wie man vermuten würde. Und der hat uns auch eine Begrüßung aufgenommen und alles, leider nur auf Spanisch, also ich werde es hier nicht vorspielen, es ist nicht so toll. Wenn ihr es hören wollt, dann sucht unsere spanische Version. Aber was ich doch anbieten kann, ist das erste Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Und zwar ein Lied von einer absolut genialen Gruppe? Nee, eigentlich nicht. Es ist nur eine Person. Es heißt El Increíble Hombre Menguante. Und das kann ich auch nicht so genau übersetzen. Das ist eigentlich ein Comic der 50er Jahren oder sowas. Und ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber dahinter steckt Emilio Ramón Pérez López. Das ist ein Spanier in Barcelona geboren und der hat an verschiedenen Projekten teilgenommen in den 90ern in einer Gruppe namens Nana und später in einer Gruppe namens Sabadocine oder sowas, das ist katalanisch, ich kann das nicht. Das war bis 2001 und ab 2002 hat er entschieden, allein zu arbeiten, als Sabadocine auseinandergekommen ist. Und jetzt hat er über 40 Lieder und sogar, ihr könnt, ich bin sicher, ihr werdet total begeistert sein, drei Demos von diesem Typ in seiner Website kaufen, nur 5 Euro jeder. Und er schreibt sehr viel mit Superhelden Thematiker. Also es ist eigentlich ziemlich interessant, auch psychologisch gesehen. Sehr lustig, weil der zeigt dir nicht, dass das Unglaubliche, das Heldenhaften von Superhelden, sondern das Menschliche, ja. Und genau in dieser Stimmung kommt unser erstes Lied von heute. Es heißt El Hombre que tenía rayos X en los ojos, also der Mann, der X-Rays in den Augen hatte, also der Mann, der Röntgenstrahlen in den Augen hatte. Und es ist ein absolut wunderschönes Lied. Ich bin sicher, ihr werdet alle begeistert sein.

Also, dass es die auseinander nicht gibt. Die müssen zusammen sein. Und was er immer wieder wiederholt, wird übersetzt auf sowas wie: ich würde Brillen, um ein bisschen weniger zu sehen, brauchen. Sei es nicht, dass ich eines Tages beim Sonnenaufgang blind werde. Es ist sowas von schön, sowas von schön. Selbstverständlich, selbstverständlich, also es musste sein, dieser Typ schreibt auch Gedichte. Und wenn ihr Spanisch könntet, oh Gott, in seiner Webseite gibt es ein paar andere Lieder, die ihr gerne runterladen könnt. Ich sag ihr nicht, also ich sag euch nicht jetzt, wie die Webseite ist, weil es ist ziemlich lang und kompliziert, aber ich stelle es dann in meine Webseite und da könnt ihr einfach Klick drauf machen und direkt verbunden werden. Also alles ziemlich, wie heißt das nochmal, melancholisch, akustisch alles, was er macht, also richtig schön in diese Power-Pop- oder Folk-Pop-Stil, mit starken Amis-Influenzen und spanischen Rock, würde ich auch sagen. Der erwähnt es nicht, aber er hat was von Hombres G da hinten. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr Lust auf ein bisschen mehr von ihm wollt, dann geht einfach auf zu nadasuenaigual.com und da gibt es auch einen Podcast, wo drei Lieder von ihm stehen und die sind alle sehr, sehr gut. Am besten einfach direkt runterladen von seiner Website. Gehen wir dann zurück zu unserer Sache, Lateinamerika. Aus Argentinien haben wir seit langem diesem Lied irgendwo gesteckt gehabt und wir hatten es einfach vergessen. Das war wirklich eine Überraschung. Diese Gruppe heißt Barney mit I, nicht mit Y. Und was interessant daran ist, ist, dass diese Gruppe ist das absolute Manowar auf Spanisch. Thank you. Barney aus Buenos Aires, Argentinien. Also, diese Leute, die sind, es ist unglaublich. Ich hatte nie gedacht, dass es Manowar auf Spanisch gehen könnte, aber die Lieder sind alle eigene Lieder. Sie spielen keine Covers von Manowar, ja? Und das, was total merkwürdig ist, ist, dass also diese Leute, die spielen schon seit 15 Jahren oder so, die sind eigentlich christliche Rocker, ja? Also das merkt man nicht so wirklich, wenn man zuhört, aber die Lieder haben schon so einen starken Inhalt so Richtung Hoffnung und Richtung, ja, also was danach noch kommt und alles Gutes und so weiter. Und ich finde es schön. Also es ist nicht übertrieben christlich wie andere Heavy Metal Groups, das ich aus Südamerika habe, wo man einfach immer hört, dass du sterben wirst, wenn du nicht bei Jesus bist und so weiter. Aber diese Leute singen für alle, singen sehr, sehr schön, singen sehr hoffnungsvoll und dass es wegen christliche Sachen ist, soll absolut niemand beleidigen, weil die Musik einfach genial ist. Und ich finde die absolut, absolut super. Es ist Zeit für ein bisschen Schamlosigkeit. Wenn ihr die Musik unserer Gruppen genießt und mich halbwegs toleriert, wäre es super, super, super, super nett, wenn ihr mit dem Gedanken spielen würdet, ein paar Euro zu spendieren für die Sendung. Mit ein paar Euro meine ich ja auch zwei oder eins und dann anderthalb oder sowas. Das könnt ihr super einfach machen, indem ihr unsere Webseite gepodcast.tk besucht und dann einmal im Blog auf der rechten Seite, da gibt es einen kleinen Grafik, da drauf steht Spendieren mit PayPal und wenn ihr ein PayPal-Konto habt, und das ist hochwahrscheinlich, wenn ihr in eBay angemeldet seid, dann könnt ihr uns einfach ein paar Euro spendieren, sodass wir bessere Geräte, Mikrofone und so weiter kaufen können. Gehen wir dann weiter mit guten Sachen, die mir peinlich nicht vorkommen. Die nächste Gruppe heißt Lithium 360. Und Lithium sind Avi, die Sängerin, Ray und Giovanni, die Bassgitarre spielt Juan Pablo und Schlagzeug Alejandro. Also diese Leute haben in der Schule angefangen zu spielen, und zwar Februar 2005. Ich weiß nicht mal, ob sie weiter in der Schule sind. Ich habe ein paar Lieder von denen bekommen und ich habe die immer genial gefunden. Leider hatte ich früher keine, also Zeit war einfach falsch. Sie haben es selber aufgenommen im Computer mit Cool Edit, ja, ein Software. Und es ist vielleicht ein bisschen grob und nicht unbedingt super professionell gemacht, aber trotzdem sehr, sehr gut. Die kommen aus Oaxaca, Mexiko und haben mir dieses Lied, das ist mein Lieblingslied von denen, gesendet. Das heißt No Quiero, ich will nicht. 360. Also, das ist, was Kinder heutzutage treiben, ne? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich will jetzt, also ich weiß nicht, was wir von dieser Gruppe halten. Ich finde sehr, sehr gut die Musik. Ich glaube, sie brauchen auch ein neues Mikrofon. Aber ich finde die äußerst gut. Also die Musik in sich ist sehr schön. Die Texte ist auch ganz gut. Und für eine Gruppe von Kindern aus einer Schule, komm schon, ne? Stell dir vor, wo diese Leute in 10 Jahren sein werden. Gehen wir zur nächsten Gruppe. Das wäre unsere letzte Gruppe für heute. Die heißen Liptico. Diese Gruppe kommt aus Buenos Aires, Argentinien, und die sind recht genial. Dieses Lied wurde Januar 2005 für ihr Demo mit 7 Liedern aufgenommen. Und sie haben auch ein paar Lieder, die man runterladen kann, frei von, also gratis, von liptico.com.ar. Ja? AR für Argentinien. Dieses Lied, das ich euch vorspielen will, heißt NN. Und es ist sehr, sehr cool. Ich habe es schon sehr lange gehört. Ich habe dieses Lied in meinem Repertoire seit 2 Monaten. Ich habe es während der spanischen Aufnahme gecheckt. Ich habe es bei mir seit dem 2. Dezember. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Sehr cool, die Stimme passt, die Musik passt, und ich glaube, diese Leute werden bald richtige CDs aufnehmen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das haben sie im Studio gemacht, ich bin nicht sicher, aber Talent haben sie schon im Überschuss. Also gut, von Liptico NN. Enjoy. Das war cool, oder? Was er am Ende wiederholt und wiederholt, bienvenidos a soñar, das bedeutet willkommen ins Traumen. Ja? Dieses Lied ist irgendwie dramatisch, oder? Aber trotzdem ist es nicht pessimistisch oder sowas, es ist absolut genial. Ich glaube, das war ein perfektes letztes Lied für unsere Sendung heute. Wenn ihr diese Art von Musik mag, es gibt einen argentinischen Sänger, der war früher der Sänger von Soda Stereo, also einer der bekanntesten Gruppen überhaupt in Süd- und Mittelamerika. Der heißt Cerati, Gustavo Cerati. Und ich bin sicher, es gibt ein paar Sachen von dem in der iTunes Music Store. Also wenn ihr iTunes habt, ihr könnt ein paar Lieder kaufen in dieser Art. Die sind alle sehr gut. Aber Liptico hat trotzdem seine eigene Sache da going on. Und hoffen wir, dass sie bald mit einem tollen CD rauskommen. Liptico sind Matthias Botte, Martin Panamari und Roman Panamari. Also gut. Das war unsere Sendung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.blogspot.com oder gepodcast.tk. Aus der Hütte vom Rumpelstilzchen würde gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Ihr sagt, pórtese mal, pásenla bien. Ciao.